Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte am 15. April, Tag der Sonne, den Sonnenpalast Gumsusan und bezeigte den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il seine Hochachtung. Zugegen waren dabei die führenden Repräsentanten der Partei des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Pang Byung-so, Park Bong-ju und Choi Ryong-hye und die Funktionäre der Partei der Armee, der Machtorgane des Kabinetts, der Massenorganisationen, der Ministerien und der zentralen Institutionen. Kim Jong-un betrat die Halle, wo die Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il stehen. Im Namen von Kim Jong-un wurde an den Statuen ein Blumenkorb niedergelegt. Danach wurden ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen vom ZK und der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und dem Komitee für Staatsangelegenheiten der DFAK und ein weiterer im gemeinsamen Namen vom Präsidium der Obersten Volksversammlung der DFAK und dem Kabinett der DFAK gewidmet. Zusammen mit anderen Teilnehmern verbeugte sich Kim Jong-un vor den Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Er trat in die Halle für ewige Seligkeit ein, wo Präsident Kim Il-sung mit dem Antlitz zu seinen Lebzeiten abgebahrt ist. Er verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor dem Präsidenten. Anschließend besichtigte er die Aufbewahrungsräume für Orden, Zug und PKW von Kim Il-sung. Kim Jong-un ging in die Halle für ewige Seligkeit, wo Kim Jong-il mit dem Antlitz zu seinen Lebzeiten abgebahrt ist. Mit einer tiefen Verbeugung erwies er Kim Jong-il seine Hochachtung. Kim Jong-un machte einen Rundgang durch die Aufbewahrungsräume für Orden, PKW, Elektromotorwagen, Schiff und Zug von Kim Jong-il.